Geringe Körpergröße geht häufig mit einem Leben in dichten tropischen Regenwäldern einher. Und tatsächlich konnten Kira und ihr Team nachweisen, dass die Besiedelung von Liabua durch die Hobbits in feuchten Phasen mit größeren Wäldern am intensivsten war. Allerdings sieht es so aus, als sei es vor allem deshalb zu der verstärkten Waldnutzung gekommen, weil diese Homininen Schutz vor dem Regen suchten. Wieder einmal deuten die fossilen Pflanzen und Tiere, die unsere kleinen Vettern bei Jagd und Nahrungssuche zurückgelassen haben, darunter Zwergstegodons, Komodowarane und Riesenratten, auf eine Vorliebe für die Nahrungssuche in einem trockeneren Lebensraum mit einer Mischung aus tropischen Gehölzen und Graslandschaften hin. Die Verringerung der Größe lässt sich also offenbar nicht auf eine gezielte Spezialisierung auf tropische Regenwälder zurückführen, sondern auf den allgemeinen, gut dokumentierten Prozess der Inselverzwergung, die entsteht, weil das Verbreitungsgebiet der Population streng auf eine isolierte Region beschränkt ist. Auch wenn die Verhältnisse sicher komplizierter waren und die Umwelt nicht einfach nur aus großen Savannen bestand, ist eines klar. Die Entstehung offenerer Landschaften und die immer weitere Verbreitung trockener, lockerer Wald- und Grasgebiete auf Kosten der dichteren Regenwälder waren hilfreich, als Homininen zum ersten Mal das Festland und die Inseln Südostasiens betraten. Die Neuankömmlinge konnten sich ausbreiten und auseinanderentwickeln. Schließlich drangen sie jenseits der Wallace-Linie in eine Inselwelt vor, die selbst in Phasen eines niedrigen Meeresspiegels nie mit dem Festland verbunden war, wie die Philippinen, Flores und Sulawesi. Wie wichtig diese stärker gemischten Lebensräume waren, wird klar, wenn wir das weitere Schicksal der frühen Homininen betrachten. Wie Kira und ihre Kollegen mittlerweile zeigen konnten, überlebte der Homo erectus in der Region bis vor rund 100.000 Jahren. Der Hobbit dagegen konnte sich auf Flores bis vor etwa 60.000 Jahren halten. Vor ungefähr 100.000 bis 80.000 Jahren tauchten in einer Phase mit feuchterem Klima überall in Südostasien die Pflanzen und Tiere der tropischen Regenwälder auf. Mit Tapiren, Orang-Utans, Gibbons und Malangenbeeren sah die Landschaft damals im Wesentlichen genauso aus wie die Wälder, die es heute noch in feuchtwarmen, unberührten Teilen der Region gibt. Mein Kollege Julien Louis und ich stellten 2020 alle verfügbaren Daten über stabile Isotope zusammen, die in der Fachzeitschrift Nature für südostasiatische fossile Säugetiere aus dem Pleistozän veröffentlicht worden waren. Auf der Grundlage der Trends in den Daten vertraten wir die Ansicht, dass die aggressive Ausweitung der tropischen Wälder und ihrer Ökosysteme quer durch die Inseln und das Festland Südostasiens während des späten Pleistozäns unsere stärker generalistischen homininen Verwandten ebenso überrollte wie die Wald- und Savannentiere, mit denen sie zusammenlebten. Die Liste unserer südostasiatischen Homininenverwandten aus dem Pleistozän verlängert sich durch bemerkenswerte Funde zwar fast jedes Jahr, aber nur ein Hominine überlebte den großen klimatischen und ökologischen Umschwung zurück zu ausgedehnten tropischen Baumkronendächern. Seit der viktorianischen Zeit bildeten die Savannenlandschaften einen unverzichtbaren Hintergrund für die großartige Geschichte der Evolution des Menschen. Die tropischen Wälder dagegen gerieten zu rückständigem Hinterland, das für die aufrechtgehenden, innovativen, jagenden Homininen nicht mehr attraktiv war und eher mit anderen Menschenaffen in Verbindung gebracht werden sollte.